Da mir nun die kleine Aufgabe zufällt, den Marxismus als Ganzes abzuhandeln, musste ich mir sowohl eine gewisse Schwerpunktsetzung überlegen, als auch einen Überblick über Marx Wirken in seiner und unserer Zeit nicht aus den Augen verlieren. Im Folgenden werde ich nun aufgrund der Struktur und Fragen, die ich von den Veranstalterinnen bekommen habe, anhand von Marx Leben, die Entstehung seines Werkes und seine politische Aktivitäten schildern. Darin eingebunden werde ich, wie in der Ankündigung erwähnt, auf drei Punkte kommen, die meines Erachtens nach das Un- und Missverständnis von Marx und seiner Schriften ausmachen. Das sind die Geschichtsphilosophie, die Klassensoziologie und die Wissenschaftlichkeit. Anhand der Biografie von Marx und dem Kapitalismus seiner Zeit werde ich in 9 Teilen, wir befinden uns bereits im ersten Teil, wesentliche Elemente seiner Theorie vorstellen. Inwieweit ich euch von der Aktualität dieser Theorie überzeugen konnte, werden wir danach in einer gemeinsamen Diskussion feststellen. Aber worin besteht eigentlich die Aktualität von Marx' Theorie, beziehungsweise besteht überhaupt eine? Meines Erachtens nach in der Universalität und der morbiden Vitalität des Kapitals selbst. Sie bestimmen den Zeitgeist unserer Epoche und manifestieren immer wieder neu die unpersönliche Herrschaft der Macht der Ware. Solange das Kapital die sozialen Beziehungen bestimmt, bleibt Marx' Theorie aktuell. Es geht mir nicht darum, in diesem Vortrag einen ursprünglichen oder authentischen Marx herauszuarbeiten, sondern die Heterogenität seines Denkens und der Geschichte seiner Ideen einem zeitgemäßen Blick auszusetzen, der uns erlaubt, der Gebrauchswert einer Theorie unter den Trümmern des letzten Jahrhunderts wiederzuentdecken und zu nutzen. Mir geht es auch darum, bestimmte Interpretationen und Anwendungen der Marx'schen Theorie in Frage zu stellen, der Geschichtsphilosophie, der Klassensoziologie und der Wissenschaften im Allgemeinen. Zweitens, historischer Kontext und die Produktionsverhältnisse. 1849 führten die polizeilichen Verfolgungen und das Leid des Exils Marx nach London, ins damalige Herz der Moderne. Einige von euch haben vielleicht den letzten Vortrag über Charles Dickens gehört, da habt ihr wahrscheinlich auch das London des 19. Jahrhunderts kennengelernt. Da werde ich euch jetzt versuchen, wieder hinzuführen. Dort verbrachte er die 30 fruchtbarsten Jahre seines Lebens. Unter seinen Augen vollzog sich das, was wir heute als Globalisierung bezeichnen. Die Gründung der großen Eisenbahngesellschaften, die Entwicklung des Handels und der großen Kaufhäuser, die industrielle und urbane Konzentration, die Modernisierung des Kreditwesens, die Entstehung der Nachrichtenagentur Reuters oder der Reiseagentur Cook sind Ausdruck dieser Dynamik. Die damalige Spekulation mit den Aktien der Eisenbahngesellschaften warf ihren Schatten voraus auf die Start-up-Ökonomie mit ihren Skandalen, ihren skrupellosen Abenteurern, den Börsenkrächen und den aufsehenerregenden Pleiten. Marx gab sich nicht damit zufrieden, diese Besessenheit nach Gewinn und die Entfesselung dem egoistischen Kalkül zuzuschreiben, sondern analysierte die Gründe dafür nicht in der Grausamkeit der Individuen, sondern in der unpersönlichen Logik der Warenverhältnisse. Marx suchte im Verhältnis der Akkumulation des Kapitals zu seiner Umgebung die Triebfeder seiner Vitalität. Um den Grenzen, die es in sich trägt, und den Krisen, die es bedrohen, zu entkommen, muss das Kapital ununterbrochen seinen Handlungsspielraum erweitern und die höllische Runde der Metamorphosen beschleunigen, aus dem der notwendige Profit seiner Zyklen entsteht. So kann Marx zufolge die Bourgeoisie nicht existieren, ohne permanent die Produktionsmittel zu revolutionieren. Darin besteht seit dem 19. Jahrhundert der verborgene Antrieb der Globalisierung. Die großen Industrien begründeten den Weltmarkt. Der Weltmarkt hat die Entwicklung des Handels, der Schifffahrt und Kommunikationswege beschleunigt. Marx' Herkulesaufgabe bestand darin, den Charme des Kapitals und den Zauber der Waren zu brechen, die versklavte Menschheit aufzuwecken. Diese Enttäuschung ist die notwendige Aufklärung, die es ermöglicht, der Realität ins Auge zu sehen, um sie zu verändern. Mit 25 Jahren dachte der junge Marx, dass die Philosophie mit der Kritik der Religion abgeschlossen hätte. Doch musste er entdecken, dass die Gesellschaft in eine neue Religiosität verfiel. Eine Religion des Alltagslebens, voller säkularer Wunder und profaner Mysterien. Die Schöpfungen einer Menschheit, die ihre eigenen Existenzbedingungen produziert und reproduziert, wenden sich plötzlich als fremde und feindliche Mächte gegen sie. Die sogenannten ökonomischen Gesetze scheinen auf einmal genauso unerbitterlich wie vorher die göttliche Vorsehung. Von der Zauberwelt der zwei Weltausstellungen von 1851 und 1862 umrahmt, greift Marx den Schein der kapitalistischen Welt an, um die tiefsten Geheimnisse dieser fantastischen Welt zu erkunden. Für Marx ist nicht das Geld der Fluch der Moderne, sondern das Kapital, vollgesogen von ausgepresster menschlicher Arbeit. In der Moderne ist das Geld nur noch eine seiner Ausdrucksformen, wie die Industrie, die der Produktionsmittel, der Handel, der Waren, die im Lager auf Käuferinnen warten, die sich statt des Prinzen aus ihrem morbiden Schlaf erwecken, um ihnen zu ermöglichen, ihre ursprüngliche Geldform wieder anzunehmen. Der Wert macht so aus jedem Arbeitsprodukt eine soziale Hieroglyphe, deren Sinn zu entziffern ist. Die Lösung des Rätsels der Moderne beginnt also mit der Erklärung des mystischen Charakters der Ware. Im Kapital wird dieser banale Gegenstand geöffnet und wie aus einem Zauberhut steigt ein Gefolge widersprüchlicher Paare hervor. Konkrete und abstrakte Arbeit, fixes und zirkulierendes Kapital, Gebrauchs- und Tauschwert, konstantes und variables Kapital. Die Globalisierung von gestern wie von heute verläuft nicht pazifistisch. Die Sklaverei teilt ja übrigens zum Reichtum von Europa und den Vereinigten Staaten. Die gnadenlosen Kolonialkriege waren ebenso barbarisch wie die aktuellen Genozide und warfen deren Schatten voraus. Der Krimkrieg oder der amerikanische Bürgerkrieg wurden von Friedrich Engels, Marx' bestem Freund und Co-Autor der meisten seiner Werke, als Industrie des Massakers bezeichnet. Sie waren keine Ausnahmen oder Fehlverhalten innerhalb einer zivilisierten Welt, sondern die Unterseite des weltweiten Wettlaufs nach Reichtum auf Kosten der Bedürfnisse der Mehrzahl. Marx hat nie Nostalgie nach früheren Zeiten entwickelt. Er verfolgte immer einen Weg nach vorne, die profane Selbsterschaffung einer emanzipierten Menschheit. Bis zur physischen Erschöpfung hat er die große Pyramide des Kapital verständlich zu machen versucht. Die theoretische Arbeit entstand in einem verzweifelten Kampf gegen die Zeit, die Misere, private Tragödien und öffentliche Herausforderungen. Das Kapital hat Marx Gesundheit ruiniert und seine Energien ausgelaugt. Als Marx in Jena promoviert, ist die revolutionäre Bewegung noch konspirativ unterwegs. Während seines Studiums in Bonn und in Berlin macht der Jenny von Westphalen erfolgreich den Hof und widmet ihr drei Gedichtbände. 1843 heiraten die beiden in Kreuznach. Ihre Verbindung widersteht 40 Jahre den alltäglichen Niedrigkeiten, den politischen Verfolgungen, dem Exil und der Misere. Jenny von Westphalen war eine ebenbürtige Weggefährtin, auch wenn das Verhältnis heutigen feministischen Kriterien nicht entsprechen vermag. In Berlin verkehrt Marx mit den Junghegelianern und radikalisiert sich mit ihnen über die Religionskritik von Ludwig Feuerbach. Die Thronbesteigung von Friedrich Wilhelm IV. Eröffnet eine Periode der Reaktion. Für die linken Akademikerinnen bleibt nur das Pressewesen. In Köln erscheint die Neue Rheinische Zeitung, herausgegeben von Moses Hess. Marx' erste Artikel zur Pressefreiheit erlangen großes Aufsehen. Unter seiner Herausgeberschaft steigt die Auflage der Zeitung von 1.000 auf 3.000 Exemplare. Während dieser journalistischen Tätigkeit wird Marx mit sozialen und ökonomischen Fragen konfrontiert. Zum Beispiel mit dem Holzdiebstahl. Die Repression macht vor der kritischen Presse nicht Halt und im Januar 1843 wird die Rheinische Zeitung verboten. In Köln lernt er Friedrich Engels kennen, einen reichen Erben und kritischen Geist, der über die Fabrik seines Vaters in Manchester sich für die Arbeitsbedingungen und die Chartisten interessiert. Die Chartisten verkörpern die ersten zaghaften Schritte der Arbeiterinnenbewegung. Sie existierten nur in Großbritannien und stritten für die Zulassung von Gewerkschaften, für eine Arbeitszeitsverkürzung, eine Erweiterung des Wahlrechts und die Aufhebung der Kornzölle. Auch Marx macht seine ersten Erfahrungen mit der Arbeiterinnenbewegung im Ausland. Während seines Paris-Aufenthalts von 1843 bis 1845. In Paris lebten zu der Zeit 80.000 deutsche Arbeitsmigrantinnen, die nicht selten in Konkurrenz zu ihren französischen Kolleginnen stehen. Sie sind stark politisiert und organisiert und geben den Vorwärts heraus, für den Marx ab 1844 tätig wird. Vorwärts ist bis heute die Zeitung der absteigenden deutschen Sozialdemokratie. Zu dieser Zeit verfasst er mit Engels die Heilige Familie. Engels nennt sich seit 1842 Kommunist. Bei Marx dauert es noch ein wenig. Die Freundschaft mit Heinrich Heine und der Kontakt mit französischen Sozialistinnen wie der Bruch mit Proudhon tragen zu seiner Entwicklung als Kommunist bei. Drittens, das historische Subjekt und das Ende der Geschichtsphilosophie. Das Proletariat als historisches Subjekt taucht bei Marx Ende 1843 zum ersten Mal auf, als die Klasse, in der, Zitat, alle Mängel der Gesellschaft konzentriert sind und an der kein besonderes Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin verübt wird. Zitat Ende. Doch sieht er die Emanzipation des Proletariats an die allgemeine menschliche Emanzipation gebunden. Diese Idee entstand kurz vor dem legendären von Heine besungenen Streik der schlesischen Weberinnen. Hauptsächlich als Journalist tätig, zieht Marx die Aufmerksamkeit der preußischen Autoritäten auf sich und wird 1845 nach Belgien ausgewiesen. In der Zwischenzeit wurde seine Tochter Jenny geboren. In Paris befreundete er sich mit Friedrich Engels. Diese Freundschaft trägt zum Bruch der beiden mit der spekulativen Geschichtsphilosophie bei. Von Engels stammt der unvergessliche Satz: Die Geschichte tut gar nichts. Nicht die Geschichte kämpft, sondern allein die Menschen und sind diejenigen, die sich entscheiden und die Kämpfe führen. Marx und Engels Theorien sind keine Geschichtsphilosophie, weil sie absichtlich und bewusst die Universalgeschichte dekonstruieren und den Weg einer Geschichte eröffnen, die keine Erlösung verspricht, nicht sofort die Ungerechtigkeit abschafft. Diese profane Geschichte wird für uns zur ungewissen Aufgabe. Bestimmt durch Kämpfe und Notwendigkeit. Die Grundrisse liefern uns dafür die Schreibweise. Das Kapital setzt eine neue Repräsentation der Geschichte um und eine begriffliche Organisation der Zeit als sozialem Verhältnis. Zyklen und Umläufe, Rhythmen und Krisen, strategische Augenblicke und Zwischenfälle. Die alte Geschichtsphilosophie erlischt somit in der Kritik am wahren Fetisch einerseits und in der politischen Subversion der etablierten Ordnung andererseits. Marx und Engels wurde gleichwohl häufig Geschichtsdeterminismus bzw. historische Teleologie vorgeworfen, obgleich sie deutlich sowohl in die Heilige Familie und in die deutsche Ideologie die Universalgeschichte aufbrechen, indem sie klarstellen, dass die kommende Geschichte keineswegs das Ziel der vergangenen Geschichte darstellte, ist die Universalgeschichte gerne behauptet. Sondern dass jede Gegenwart eine Pluralität möglicher Entwicklungen bietet. Marx hat herausgearbeitet, dass Geschichte kein vorbestimmtes Schicksal bedeutet. Die großen Krisen unterbrechen die homogene Zeit der Geschichte und eröffnen Möglichkeiten. Vor allem mit der Kritik der politischen Ökonomie verlässt Marx den klassischen Determinismus und dessen Repräsentationen von Zeit. Er verbindet Kritik mit Politik und schmiedet Begriffe einer konfliktreichen Rationalität. Durch die Politisierung wird Geschichte verständlich für diejenigen, die die Welt verändern wollen. Walter Benjamin hat den Marxischen Gedanken fortgeschrieben und das Primat der Politik über die Geschichte behauptet. Er macht die Idee der Kritik der historischen Vernunft stark und erkennt in ihr eine neue Repräsentation der Zeit als sozialem Verhältnis. Diese kritische Zeitlichkeit ermöglicht, die Anachronismen und die Zwischenfälle zu denken. Marx der Konstruktion der Universalgeschichte folgend schlägt Benjamin einen historischen Materialismus vor, der die Fortschrittsidee zugunsten der Unterbrechungen und Übergänge beerdigt hat. Dies tut er in seinem nicht vollendeten Passagenwerk und den berühmten Thesen zur Geschichte. Weit entfernt von den offiziellen Gedenkkulturen ist die Wiedererinnerung ein Kampf um die unterdrückte Vergangenheit im Namen der besiegten Generation. Marx und Engels Verdienst in der Dekonstruktion der Universalgeschichte bestand vor allem darin, dass sie die physische Zeitlichkeit zugunsten einer sozialen Zeitlichkeit verabschiedet haben und damit eine Fortführung ihrer Gedanken ermöglichten, die am Beispiel Benjamins einen Ausdruck fand. Es gibt ja in der Reihe hier auch einen Vortrag zu Benjamin, eben, glaube ich, noch ein paar Vorträge später. Brüssel ist die Drehscheibe zwischen der französischen und der englischen Arbeiterinnenbewegung, die sich wunderbar für eine internationale Verschwörung eignet. So planen Marx und Engels zwischen London und Brüssel eine Assoziation aller weltweiten Demokratinnen. Im Frühjahr 1846, nachdem im September 1845 in London auf Initiative der Statisten sich 1000 Demokratinnen zusammengefunden hatten, begründen Marx, Engels und Philipp Gigot ein Komitee mit dem Ziel, die deutschen, französischen und englischen Sozialistinnen zu verbinden. Die Brüsseler Jahre bringen Marx nicht nur dazu, seine preußische Staatsbürgerschaft abzulegen, sondern bringen auch in vielen Fragen eine theoretische Klärung. Mit Engels zusammen schreiben sie 1845 vierhändig die deutsche Ideologie, die erst sehr viel später veröffentlicht werden wird. Im selben Jahr erscheint Engels bahnbrechendes Werk Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Ein Buch über den sozialen Krieg, den Krieg aller gegen alle, den wir heute noch und wieder erleben. Vierter Teil: Utopie oder Kommunismus? Nach 1815 bringt die Kombination der industriellen Entwicklung und der politischen Reaktion mystische Theorien, reformerische Doktrinen und utopische Systeme hervor. Robert Owen entwirft in England kommunistische Dörfer. Die Saint-Simonisten nach dem Tod von Saint-Simon im Pariser Viertel Ménilmontant kommunitäre Ateliers. Flora Tristan entwirft den revolutionären Feminismus und der mystische Kommunismus des autodidaktischen Schneiders Wilhelm Weitling ist verbreitet. Marx und Engels würdigen zunächst die Pionierinnen des utopischen Sozialismus, fanden sie letztendlich aber zu doktrinär, da sie in ihren Entwürfen die zukünftige Welt als zu festgelegt erachten. Marx verlegt sich eher auf die radikale Kritik des Bestehenden, statt auf schlüsselfertige Entwürfe der Zukunft. Engels und Marx' Kritik des utopischen Sozialismus gipfelt im entsprechenden Kapitel des Manifest der Kommunistischen Partei. Zitat: Die kommende Weltgeschichte löst sich für sie, das heißt hier die Utopisten, auf in die Propaganda und die praktische Ausführung ihrer Gesellschaftspläne. Zitat Ende. Im Gegensatz zum utopischen Sozialismus ist der Kommunismus keine geplante, glückliche Gemeinschaft, sondern die Bewegung, die bestehende Ordnung abschafft. 1846 treten Marx und Engels der ehemaligen Liga der Gerechten, die sich nun Bund der Kommunisten nannte, bei. Aus Alle Menschen sind Brüder war Proletarier aller Länder vereinigt euch geworden. Der Übergang vom abstrakten Humanismus zum Kommunismus und Klassenkampf war vollzogen. Das von beiden verfasste Manifest der Kommunistischen Partei erschien pünktlich zur 1848er Revolution, die in diesem und dem darauffolgenden Jahr so gut wie ganz Europa erfasst. Die Niederschlagung des französischen Proletariats besiegelt den Ausgang dieser gescheiterten Revolution. Marx erkennt die Niederlage zu spät. 1850 erneut aus Deutschland verbannt und in Belgien unerwünscht, erreicht er London, wie er zunächst annimmt, für ein provisorisches Exil, das sich als definitiv erweisen wird. Die großen Hoffnungen von 1848 und ihr Scheitern legen die Grenzen der demokratischen Bourgeoisie offen, die in ihrem Nacken den Atem der neuen proletarischen Klasse spürt. Gegen die Drohung einer sozialen Revolution bevorzugt sie von nun an das Bündnis mit den reaktionären Klassen, mit dem alten Adel, den bürokratischen Kasten. An das Zentralkomitee des Bundes der Kommunisten gewandt, bekräftigt Marx 1850 die permanente Revolution gegen alle herrschenden Klassen, damit das Proletariat die Staatsmacht erobert und die freie Assoziation nicht nur in einem, sondern in allen Ländern triumphiert. Im April 1850 gründet sich die Weltgesellschaft revolutionärer Kommunisten. Nun tritt das berühmte Gespenst des Kommunismus auf den Plan. Alle Mächte des alten Europas sind sich in seiner Bekämpfung einig. Der Bund der Kommunisten definiert sein eigenes Programm zur sozialen Revolution. Im Zuge des deutschen Aufstandes war Marx nach Köln zurückgekehrt und gibt wieder die Neue Rheinische Zeitung heraus, die mit 6.000 Abonnentinnen sehr erfolgreich ist zu diesem Zeitpunkt. Am 19. Mai 1849 erscheint die letzte Ausgabe, die Nummer 301 in roter Tinte. Am 19. Mai 1848 ist Marx noch überzeugt davon, dass sich die deutsche Revolution zum großen Teil in Österreich abspielen wird. Das kann man sich jetzt heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Wien und Ungarn hatten sich gegen die Habsburger erhoben. Im Mai 1849 sind die Erhebungen in Dresden und im Rheinland die letzten Aufbäumungen der Revolution. Von der demokratischen Bourgeoisie und dem Kleinbürgertum aufgegeben, werden die Aufständigen von der preußischen Armee zerschmettert. In Dresden gibt es Hunderte von Toten, Handwerker, Minenarbeiter, Tagelöhner, die meisten, von denen viele im Bund der Kommunisten organisiert sind. Mit dem Begriff der Revolution verband Marx nun vor allem die Auflösung der alten Gesellschaft, deshalb eine soziale Revolution, und den Sturz der etablierten Macht und die Auflösung der alten Bedingungen, also eine politische Revolution. Erneut als Staatenloser nach London ausgewiesen, gründet er dort schnell ein Unterstützungskomitee für Exilierte. Er beginnt mit dem Studium ökonomischer Schriften im Lesesaal des British Museum und begreift, dass der revolutionäre Sturm zu Ende ist. Er wird es lange bleiben. Nach 1848 etablierten sich autoritäre Republiken von oben und eine soziale Republik von unten. Das Proletariat hatte seine Feuertaufe erhalten. Im London der Zeit kreuzten sich alle Besiegten Europas. In dieser dünnen Luft spaltet sich der Bund der Kommunisten. Marx löst seinerseits die Weltgesellschaft revolutionärer Kommunisten auf. Engels übernimmt in Manchester die Firma seines Vaters, in der er 20 Jahre arbeiten wird und dabei Marx' Familie vielfach unterstützt. In Köln findet 1851 der Kommunistenprozess statt. Das Urteil gegen die Kölner Mitglieder des Bund der Kommunisten lautet 3 bis 6 Jahre Festungshaft. Ein Jahr später wird in Hannover ein Handbuch zur Kommunistenjagd veröffentlicht. Zwischen den beiden Weltausstellungen 1851 und 1862 behauptet sich London als Zentrum der Warenglobalisierung und als unbestrittene Hauptstadt des triumphierenden Kapitals. Die ersten Jahre in London sind für Marx' Familie geprägt von Trauer und Elend. Marx gibt zwar keine Ruhe, er beschäftigt sich mit der politischen Ökonomie, zieht die Bilanz der Revolution von 1848, verteidigt die Kölner Kommunistinnen, knüpft von Kontakte mit den Chartisten und beginnt wöchentlich 2 Artikel auf Englisch für die New York Daily Tribune zu verfassen. Die gigantische Stadt ist das erste Laboratorium, in dem eine anonyme Masse entsteht. Die Stadt verliert sich endlos in ihren Vorstädten. Marx wird nicht nur Zeuge dieses brutalen Einstiegs in die industrielle und urbane Moderne, er demontiert die verborgenen Triebfedern und enthüllt die Geheimnisse und stellt trotz Krankheiten und häuslichen Verpflichtungen den Rohstoff seines großen Werkes zusammen. Trotz der elenden Lebensbedingungen gehört diese Phase zu Marx' produktivsten. 1850 verfasst er die Klassenkämpfe in Frankreich und 1852 der 18. Primär des Louis Bonaparte. Das Jahrzehnt 1850 bis 1860 dient der theoretischen Vertiefung. Während im Hause Marx Armut vorherrscht, triumphiert die Herrschaft der Ware in London auf den Weltausstellungen, die den zukünftigen Massenkonsum ahnen lassen. London ist die grausame Welt des Ausschlusses und der Privilegien. Im Gegensatz zum Paris des 19. Jahrhunderts hat sie kaum Flaneure wie Baudelaire angelockt, sondern eher Sozialkritiker wie Charles Dickens, den ihr ja in der letzten Vorlesung kennengelernt habt. 1851 leben in London 5 Millionen Menschen. Die Niederschlagung der 1848er Revolution ist der Ausgangspunkt einer neuen weltweiten imperialen Expansion. Die europäischen Mächte führen zum Zeitpunkt der Weltausstellung von 1851 koloniale Kriege in Indien. Symptomatisch und anschaulich dafür ist die imperiale Umgestaltung der Baumwollproduktion und der Ruin von Indiens Subsistenzwirtschaft. Dann noch in Afghanistan, wie heute, China, Algerien, Mexiko, Äthiopien und den Antillen. Die Konsequenz dieser organisierten Plünderei ist die ungestüme Entwicklung aller Waffengattungen. In 20 Jahren kapitalistischer Globalisierung wohnen wir einer spektakulären Entwicklung der Transport- und Kommunikationswege bei, mit Spekulation, Pleiten und Skandalen im Gefolge. Dieser ökonomische Boom des Jahrzehnts von 1850 bis 60 ist der Ausgangspunkt der weltweiten Industrie und der historischen Vereinigung der Welt, deren Logik das Kommunistische Manifest vorweggenommen hatte. Die Baumwollkrise von 1857, die den Fall der Ostindien-Kompanie nach sich zieht, einem Symbol des alten Kolonialismus, bildet jedoch eine erste Warnung in dieser Eroberungseuphorie. Marx, der im Herzen des Empire lebt und Zeuge des Schiffsverkehrs auf der Themse war, beobachtet und dekonstruiert in seinen Artikeln für die New York Daily Tribune die Verbrechen des entstehenden Imperialismus. Fünfter Teil: Lokomotiven bzw. Fortschrittsglaube. Ich beginne mit einem Zitat von Marx. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. Zitat Ende. Marx sprach genau in diesem Zusammenhang von Revolutionen als Lokomotiven der Geschichte. Für die deutsche Revolution setzte er alles auf die Eisenbahn, die bald Westfalen durchqueren wird und den höchsten Ausdruck der damaligen industriellen Entwicklung darstellte. Ähnlich wie das Internet heute stellte die Eisenbahn das Netzwerk innerhalb Europas und auch den Vereinigten Staaten dar. Reisen wird demokratisiert und die Reisenden der dritten Klasse werden so mobil wie die Arbeitskraft und der Arbeitsmarkt. Wie heute die Telekommunikation der aktuellen Globalisierung begünstigt ein derartiger Aufschwung zweifelhafter Spekulationen und Abenteurer. Die neue Dampfschifffahrt ist für die Meere das, was die Eisenbahn für die Kontinente bedeutet. Die Opiumkriege zwischen 1839 und 1842 und von 1857 bis 1858 sollen den chinesischen Markt öffnen und erschüttern das ganze Land, das sich völlig verschuldet und dessen Menschen physisch und mental zerstört werden. Diese Abhängigkeit ermöglichen in den USA und England den günstigen Tee- und Seidekonsum. Sie hat auch Auswirkungen auf die Arbeiterinnenbewegung der Metropolen, die bis zum Ersten Weltkrieg zu dem werden wird, was Lenin als Arbeiterinnenaristokratie bezeichnete. Marx und Engels erkennen in den Kolonialkriegen eine neue Form von modernem Rassismus. Marx kritisiert Gobineaus vierbändiges Werk über die Ungleichheit der menschlichen Rassen. Im November 1861 verurteilt er die koloniale französische Expedition in Mexiko, wie auch den englisch-persischen Krieg von 1862. Marx wurde häufig vorgeworfen, in dieser Frage unsensibel zu sein, weil er der Kolonisierung eine doppelte Funktion zugeschrieben hatte. Destruktiv und erneuernd gleichermaßen, weil dadurch ein modernes Proletariat entstehe. Gleichwohl verurteilte er immer die kolonialen Verbrechen und selbstredend war er, wie wir alle auch, ein Kind seiner Zeit. Der österreichisch-russische Krieg von 1859 in Italien war Marx zufolge eine Verlängerung des Krimkrieges, dessen Rohheit ihre Schatten auf die zukünftigen europäischen Kriege vorauswarf. In Italien ging es darum, das österreichische Joch abzuschütteln, ohne dabei einen Sieg Napoleons zu unterstützen. Für Marx waren zu diesem Zeitpunkt Russland und Napoleon III. Die beiden Pfeiler der reaktionären Ordnung Europas. 1857 behandeln Marx und Engels in ihrer Korrespondenz ausführlich die Baumwollkrise, die neben Alkoholismus bei Engels Geschäftskollegen auch zu einer Überproduktion führt. Die Krise bringt Engels zu einer Kritik und Marx und Engels zu einer Kritik der ökonomischen Begriffe, zu den vielseitigen Manuskripten von 1857 bis 1858, mit dem Namen Grundrisse berühmt geworden, und zu einem Plan in 6 Büchern für das Kapital. Hinter der konjunkturellen Krise des industriellen Zyklus entdeckt Marx die tiefere historische Tendenz einer zivilisatorischen Krise. Zitat: Von Tag zu Tag wird es somit klarer, dass die Produktionsverhältnisse, in denen sich die Bourgeoisie bewegt, nicht einen einheitlichen, einfachen Charakter haben, sondern einen widersprüchlichen, dass in denselben Verhältnissen, in denen der Reichtum produziert wird, auch das Elend produziert wird, dass diese Verhältnisse den bürgerlichen Reichtum nur erzeugen unter fortgesetzter Vernichtung des Reichtums einzelner Glieder dieser Klasse und unter Schaffung eines stets wachsenden Proletariats. Zitat Ende. Nach der Rezession von 1857 bis 1858 beginnt 1860 ein neues Wachstum, das 1872 bis 1873 seinen Höhepunkt erreicht und in einen internationalen Börsenkrach mündet, den man in Deutschland Gründerkrise nennt, der den Begriff der Krise im Bewusstsein verankert. Zwischen 1815 und 1870 hat sich der britische Export wie das Einkommen pro Einwohnerin verdoppelt. Die Konzentration von Reichtum und extremer Armut bleiben dennoch die beiden untrennbaren Seiten der Fortschrittsmedaille. 1860 entstehen die Fließbänder in den Schlachthäusern von Cincinnati. Es ist auch eine Periode der Beschleunigung des Kapitalumschlags. Der Wettlauf gegen die Zeit bei Kauf und Verkauf, Produktion und Konsum geht los. Das Reichtumsrad mobilisiert mehr und mehr Kredit- und Versicherungsflüsse, Informationsflüsse. Die Agentur Reuter wirft ihr Netz über die Welt. Das Reiseabenteuer beginnt sich durch die Tätigkeit der Cook-Agentur zu verallgemeinern. Der Roman von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt erscheint 1873. Als das Kapital erscheint, wirkt es wie ein Donnerschlag. Das Geheimnis der Ware zu durchdringen und die Magie des Geldes ist eine Entschlüsselung der Hieroglyphen der Moderne. Marx hatte Probleme mit dem Beginn. Aber womit eigentlich beginnen? Spinoza begann mit Gott, Hegel mit dem Verhältnis von Sein und Nichts, Proust mit der Madeleine. Die Lösung für den Anfang des Kapital ist die Ware, der spezifisch soziale, nicht absolute Charakter der bürgerlichen Produktion. 20 Jahre lang hat Marx sich mit diesem Buch herumgeschlagen. Seine schlechte Gesundheit und die finanzielle Lage beschwerten die Entstehung. Am 14. September 1867 erschien der erste Band des Kapital in Hamburg. Marx war klar, dass dieses Werk ihm nicht mal das einbringen wird, was er dafür an Zigarren rauchen musste, hoffte aber, dass die ganze Bourgeoisie ihr ganzes Leben lang an meine Karbunkel denken wird, was ihm gelungen sein dürfte. Mitten in der viktorianischen Ära erschien, wirkt das Kapital wie ein Archetyp eines neuen Genres, des Kriminalromans. Stehen sich auf dem Markt Käufer und Verkäufer als Gleiche zum freien Austausch ihrer Waren gegenüber, verlässt Marx im fünften Abschnitt des ersten Buchs des Kapital den lauten Marktplatz, um ins Atelier runterzusteigen, wo sich das Mysterium des Mehrwerts auflöst. Hier ist die Arbeiterin, die ihre Arbeitskraft verkauft, dem Käufer derselben nicht mehr gleichgestellt. Wie jemand, der seine Haut zum Markte trägt und nur eine Sache erwarten kann, gehäutet zu werden. Ein Verbrechen wurde begangen, ein unmögliches Verbrechen, das aber doch eine rationale Auflösung aufweist. Die Arbeitskraft schafft mehr Wert, als sie kostet. Niemand wird anscheinend bestohlen und doch landet der gesellschaftliche Reichtum nur bei einer gesellschaftlichen Klasse. Die Beute geht von einer Hand zur anderen und verliert sich in der Anonymität und im Nebel der großen Stadt. Inmitten des 19. Jahrhunderts wird das Verbrechen auch zu einem zentralen Thema der Literatur. Die Polizei wird professionalisiert, die Fotografie entwickelt sich, die Pinkerton-Agentur wird gegründet. Die Pinkerton-Agentur war eine private Detektivagentur. Einige kennen sich, sie ist schon der Nick Diamond, sehr berühmt geworden durch Rote Ernte bei Dashiell Hammett, auch berühmt geworden als Streikbrecher in den USA. Das Kapital, Marx' umfassendes Werk und der Urtyp des Kriminalromans, lässt sich als leidenschaftliche Untersuchung der Orte der Verbrechen, der Waffen und der Ursachen lesen. Das Verbrechen wurde begangen, der Mehrwert gestohlen, die Beute geht von Hand zu Hand, wird unter Diebenhehlern, Geldwäscherinnen verteilt, bis ihre Herkunft vergessen ist. Zwischen 1830 und 1870 entwickelte sich parallel zur Misere und Unsicherheit der gefährlichen Klassen die Kriminalität. Balzac schätzte für Paris 20.000 professionelle Kriminelle während der Julimonarchie. 4 europäische Städte, London, Paris, Berlin und Wien, zählen mehr als 1 Million Einwohnerinnen. Die Zirkulation des Kapitals wird immer rasanter, was auch die Entwicklung des Handels bedeutet, der großen Kaufhäuser, der Werbung. 1867 beginnt Marx das zweite Buch des Kapitals über den Zirkulationsprozess und gibt sich dabei nicht damit zufrieden, die zunehmende Aufgeregtheit des Alltagslebens zu beschreiben, sondern sein Geheimnis zu entforschen. Die Reaktion des Kapitals auf den tendenziellen Fall der Profitrate ist für ihn die verborgene Triebfeder der erweiterten Akkumulation, der ständigen Beschleunigung ihrer Umläufe und der imperialen Expansion. Nach dem Krimkrieg, den Kolonialkriegen in Indien oder China, kommt der Krieg nach Europa zurück. Zuerst nach Italien, der österreichisch-deutsche Krieg von 1866 und der französisch-preußische Krieg von 1870 bis 1871. Der amerikanische Bürgerkrieg verleiht den modernen Kriegen neue Dimensionen. Das Wettrüsten beginnt, eine Vorwegnahme der zivilisatorischen Barbarei und ihrer Technik. Marx hat in den Kriegen eine Art Laboratorium der sozialen Verhältnisse und schreibt vom industriellen Krieg, während Engels von der Industrie des Massakers spricht. In dieser Zeit erholt sich die Arbeiterinnenbewegung auch etwas von ihren schweren Niederlagen von 1848. Clubs, Schulungseinrichtungen, Solidaritätskassen entstehen von neuem. Dieser Prozess mündet 1868 in England in den Trade Union Congress mit 118.000 Mitgliedern. 5 Jahre später sind es bereits 700.000. Er führt 1869 zum Gründungskongress der deutschen Sozialdemokratie in Eisenach. Der polnische Aufstand von 1863 bestätigt den Beginn einer neuen Welle der Radikalisierung in Europa. Am 28. September 1864 führen die zwei Jahre vorher geknüpften Kontakte zu einer internationalen Versammlung in der St. Martins Hall, wo entschieden wird, eine internationale Arbeiterinnenassoziation zu gründen, die Vereinigungen, Gewerkschaften und Einzelmitglieder aufnimmt, die erste Internationale. Die Gründung der Internationale trug den Metamorphosen der arbeitenden Klassen im Zeitalter, die Industrialisierung und des Maschinenzeitalters Rechnung, die Ära der Massen- und städtischen Menschenaufläufe. Während die Aufständischen von 1848 noch mehrheitlich Handwerkerinnen waren, zählte man unter den festgenommenen Kommunardinnen von 1871 bereits eine überwiegende Mehrheit von Arbeiterinnen. Während vorher die Fachkräfte sich nicht gerne als Arbeiterinnen bezeichnen ließen, waren sie nun stolz, diesen Titel zu tragen. Was nicht bedeutet, dass Armut und Misere verschwunden wären. In den 1850er Jahren starb jede sechste Londonerin im Obdachlosenheim. Der Sitz der ersten Internationale ist London. Ein Komitee aus 54 Mitgliedern, mehrheitlich Migrantinnen, wird gewählt, um Programm und Statuten zu erarbeiten. Chartisten-Anhängerinnen von Owen, Plonky, Proudhon versammeln sich hier. Marx verfasst schließlich die erste Grußadresse der Internationale und steht ihr 5 Jahre lang täglich für Organisation und Korrespondenz zur Verfügung, neben der Fertigstellung des ersten Bandes des Kapital. Die Internationale lässt den nationalen Sektionen komplette Autonomie, solange diese nicht gegen die Gründungsprinzipien verstoßen. In den Jahren 1866 bis 1870 finden jährlich Kongresse statt in Genf, Lausanne, Brüssel und Basel. Sechster Teil: Kritik der soziologischen Vernunft, soziale Klassen oder wie aus nichts alles werden. Die Marx'sche Theorie ist so wenig eine empirische Klassensoziologie, wie sie eine Geschichtsphilosophie darstellt. Entgegen der positivistischen Rationalität, die die Klasse einordnet und festlegt, befriedet und beruhigt, legt die Marx'sche Theorie die Dynamik des sozialen Konfliktes frei. Selbstredend sind die diversen Widersprüche wie Geschlechter, Hierarchien, Rassismus, Antisemitismus nicht auf die Klassenfrage reduzierbar. Deshalb sind Klassen nie festgelegte soziologische Objekte oder Kategorien, ein Ausdruck des historischen Werdens. Wie wir gesehen haben, steht der Klassenkampf im Zentrum des marxischen Denkens. Doch hat er nirgendwo definiert, was eine Klasse eigentlich ist. Im dritten Band des Kapital sprechen 1,5 Seiten, das unabgeschlossene 52. Kapitel, von den Klassen. Ich würde gerne den Julian bitten, das kurz vorzulesen. Es ist kurz, aber dann könnt ihr beurteilen, ob das stimmt, was ich darüber weiter sagen werde. Hast du ans Mikro? Mikro? Ja, vielleicht. Also, die Klassen. Die Eigentümer von bloßer Arbeitskraft, die Eigentümer von Kapital und die Grundeigentümer, deren respektive Einkommensquellen Arbeitslohn, Profit und Grundrente sind, also Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer, bilden die drei großen Klassen der Modernen, England ist unstreitig die moderne Gesellschaft in ihrer ökonomischen Gliederung am weitesten, klassischsten entwickelt. Dennoch tritt diese Klassengliederung selbst hier nicht rein hervor. Mittel- und Übergangsstufen vertuschen auch hier, obgleich auf dem Lande unvergleichlich weniger als in den Städten, überall die Grenzbestimmungen. Indes ist dies für unsere Betrachtung gleichgültig. Man hat gesehen, dass es die beständige Tendenz und das Entwicklungsgesetz der kapitalistischen Produktionsweise ist, die Produktionsmittel mehr und mehr von der Arbeit zu scheiden und die zersplitterten Produktionsmittel mehr und mehr in große Gruppen zu konzentrieren, also die Arbeit in Lohnarbeit und die Produktionsmittel in Kapital zu verwandeln. Und dieser Tendenz entspricht auf der anderen Seite die selbstständige Scheidung des Grundeigentums von Kapital und Arbeit oder Verwandlung alles Grundeigentums in die der kapitalistischen Produktionsweise entsprechende Form des Grundeigentums. Die nächst zu beantwortende Frage ist die: Was bildet eine Klasse? Und zwar ergibt sich dies von selbst aus der Beantwortung der anderen Frage: Was macht Lohnarbeiter, Kapitalisten, Grundeigentümer, Bildern der drei großen gesellschaftlichen Klassen? Auf den ersten Blick die Diesselbigkeit der Revenue und Revenuequellen. Es sind drei große gesellschaftliche Gruppen, deren Komponenten diese bildenden Individuen, respektive von Arbeitslohn, Profit und Grundrente, von der Verwertung ihrer Arbeitskraft, ihres Kapitals und ihres Grundeigentums leben. Indes würden von diesem Standpunkt aus zum Beispiel Ärzte und Beamte auch zwei Klassen bilden, denn sie gehören zwei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an, bei denen die Revenuen der Mitglieder von jeder der beiden aus derselben Quelle fließen. Dasselbe gelte für die unendliche Zersplitterung der Interessen und Stellungen, worin die Teilung der gesellschaftlichen Arbeit der Arbeiter wie die Kapitalisten und Grundeigentümer, letztere zum Beispiel in Weinbergsbesitzer, Äckerbesitzer, Waldbesitzer, Bergwerksbesitzer, Fischereibesitzer, spaltet. Hier bricht das Manuskript ab. Dankeschön. Marx geht zu diesem Zeitpunkt also von drei entscheidenden Klassen aus und macht das an den unterschiedlichen Verwertungsmöglichkeiten dieser Klassen fest. Er schreibt sie nicht statisch fest und ist sich der unendlichen Zersplitterungen, die wir bis heute wahrnehmen können und die eher zu als abgenommen haben, bewusst. Das Entscheidende in der Marxischen Herangehensweise an soziale Klassen liegt meines Erachtens nach an der Dynamik der Konflikte, was bedeutet, dass eine isolierte Klasse kein theoretischer Gegenstand sein kann. Klassen existieren nicht als separate, getrennte Tatsachen oder Realitäten, sondern nur in der Dialektik ihrer Kämpfe. Das Bewusstsein darüber, heterogen und ungleich, ist Teil des Konflikts, der dem Verkauf der Arbeitskraft und dem Widerstand gegen Ausbeutung beginnt. Marx hat sie in Bezug auf den gesamten Produktionsprozess bestimmt. Diese Bestimmung lässt sich aktualisieren und erweitern, indem die Analyse der Familie, der Ausbildung, des Staates hinzugezogen werden und der politischen Auseinandersetzungen. Bekannt und beharrlich vertreten vor allem von den diversen sozialdemokratischen Strömungen wurden die aus den philosophischen Repräsentationen stammenden Begriffe der Klasse an und der Klasse für sich, die sich vor allem in der Marxischen Korrespondenz finden lassen. Doch Marx' historischer Materialismus bindet die Existenz von sozialen Klassen an bestimmte historische Phasen der Produktivkraftentwicklung im Gegensatz zu Marxismus-Leninismus, der in seiner düstersten Phase die Klasse für sich mit der Partei gleichsetzte. Marx geht nicht definitorisch vor, sondern versucht Begriffe zu bestimmen: produktiv, unproduktiv, Mehrwert, Profit, Produktion, Zirkulation, die zum Konkreten tendieren, indem sie sich innerhalb der Totalität festmachen lassen. Eine Klassentheorie verweist auf ein System von Beziehungen, die durch Kämpfe strukturiert sind, deren Komplexität sich in Marx' politischen Schriften finden lassen. Klassenkampf in Frankreich, der 18. Primär, der Bürgerkrieg in Frankreich. Eine Abstraktion in den realen Gesellschaften wird das Kapital in der kapitalistischen Produktionsweise der Schlüssel zur Totalität. Die Klassen entpuppen sich durch die Bewegung des Kapitals. Im ersten Band, im Kapitel über den Arbeitstag, im dritten Buch schreibt Marx: Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wieder Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warenaustauschs besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Normierung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar. Ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, das heißt der Klasse der Kapitalisten, und dem Gesamtarbeiter oder der Arbeiterklasse. Zitat Ende. Die entscheidende Frage in Bezug auf die entfremdete Arbeit und Ausbeutung, die aus der Produzentin eine physisch und mental beschädigtes Wesen macht, ist, wie aus nichts alles werden, wie es so schön in der Internationale heißt. Marx antwortet auf dieses Rätsel der Emanzipation ausgehend von der Unterwerfung und Entfremdung in der politischen Konfrontation und dem Klassenkampf. Nur Kämpfe können diesen Teufelskreis durchbrechen. Nach der Pariser Kommune stellt die entstehende Soziologie dem Begriff der sozialen Klasse soziale Gruppen entgegen. Eliten, Zwischenklassen, führende Klassen, Mittelklassen. Das macht Karl Renner, Talcott Parsons, Wilfredo Pareto. Der Mai 68 und die portugiesische Revolution von 1974 haben in vielen Ländern Europas den Klassenkampf wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Der Neoliberalismus seit den 80er Jahren setzt er erneut wieder auf soziale Schichten bis zum abstoßenden Begriff der Unterschicht. Während Marx von der Produktion ausgeht, um die Reproduktion zu begründen, tendieren die meisten soziologischen Analysen dazu, Klassen durch Konsum und kulturelles Verhalten zu definieren. Für Marx dagegen steht die Arbeit im Zentrum des Emanzipationsprozesses. So führt der technische Fortschritt nicht zur Herausbildung eines massenhaften, qualifizierten und kultivierten Proletariats, sondern zu neuen Differenzierungen und Polarisierungen, die die Masse der Unqualifizierten, der Ausgeschlossenen und der Prekären aller Art neu begründen. Denn der Aufstieg der Facharbeiterinnen war nur vorübergehend. Die Ausbeutung steht im Zentrum des Klassenverhältnisses. Für Marx ist das Ausbeutungsverhältnis ein soziales und kein individuelles Verhältnis. Der Ausbeutungsgrad drückt ein Klassenverhältnis aus, das durch die Arbeitsteilung illustriert wird. In den drei Bänden des Kapital werden Individuen und Klassen in Bezug auf die dynamische Totalität des sozialen Verhältnisses bestimmt. Der Kampf für die Begrenzung des Arbeitstags stellt den Gesamtkapitalisten, das heißt die Klasse der Kapitalisten, dem Gesamtarbeiter, das heißt der Arbeiterinnenklasse, gegenüber. So bezeichnet der Klassenbegriff ein konfliktreiches, ökonomisches und soziales Verhältnis. Das Kapital als soziales Verhältnis ist also die Einheit eines Herrschafts- und eines Konkurrenzverhältnisses zu einer ganz bestimmten Zeit. Siebter Teil, die Erstürmung des Himmels. In den Manuskripten von 1844 schrieb Marx, dass das kulturelle Niveau der Menschheit an dem Verhältnis zwischen Frauen und Männern ablesbar sei. Deshalb war er noch kein Pionier des Feminismus. Doch seine Interpretation des sozialen Fortschritts knüpfte Marx an die soziale Stellung der Frauen in einer Gesellschaft. In seiner Expansionsphase saugt das Kapital gierig die Arbeitskraft von Frauen und Kindern auf. Die Proletarisierung der Frauen wird von einer massiven Prostitution begleitet. Die feministischen Mobilisierungen folgen der Kurve der sozialen Mobilisierungen zwischen 1792 bis 1793 während der Revolution von 1848. Beim ökonomischen Aufschwung in den 1860er Jahren wird sich leidenschaftlich um die Frauenarbeit, Heiraten und freie Beziehungen für das Erbrecht gestritten. Im viktorianischen England überlagern sich zwei repressive Regime, die patriarchalische Überhöhung der Schwangerschaft einerseits und die bürgerliche Überhöhung der Weiblichkeit andererseits. Gleichwohl gibt es Reformen. 1857 die Möglichkeit der Scheidung, 1872 und 1882 das Recht für verheiratete Frauen, Eigentum zu erwerben, eine Bildungssekundarstufe für Frauen. 1867 entstehen Gruppierungen, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Die Verbindung zwischen der Entwicklung der weiblichen Lohnarbeit und diesen sozialen Reformen ist eng. Eleonore Marx, auch Tussi genannt, wird in den 80er Jahren zu einer Streiterin für die Rechte der Frauen. In den 1860er Jahren testet das Proletariat seine Kräfte in Aufständen. Ob in Preston 1863, in London im Juli 1866 oder in La Villette 1870. Die Internationale nimmt alle möglichen Gewerkschaften und Organisationen auf. Sie ist keine Organisation der politischen Parteien im modernen parlamentarischen Verständnis. Diese entstehen erst am Ende des Jahrhunderts. Die Idee von Parteien entsteht langsam und ändert sich entsprechend der Erfahrungen und der Entwicklung des Industrieproletariats. Marx und Engels bewegten sich zwischen zwei Bedeutungen der Partei, die der ephemeren Partei, die den vergänglichen Organisationsformen einer bestimmten Konjunktur entspricht und der Partei im historischen Sinn, die nichts anderes darstellt als die ununterbrochene Bewegung der Klasse selbst. In Perioden des Rücklaufs zögerten sie nicht, die ephemere Partei zu opfern, wie den Bund der Kommunisten. Sie wenden sich unablässig gegen sektiererische Geheimgesellschaften, der sie die wahrhafte Assoziation der Arbeitenden gegenüberstellen. Diese Kritik wiederholen Marx und Engels auch gegenüber den Anschlägen der irischen Befreiungsnationalisten gegen die Londoner Zivilbevölkerung. Gleichwohl sehen beide im Schicksal der ersten englischen Kolonie ein antikoloniales Moment, das sie unterstützen. So sieht auch Engels allerlass der Anfang Englands in der Kolonisierung Irlands begründet. Und Marx sieht in der Entkolonialisierung Irlands eine Voraussetzung der Emanzipation der englischen Arbeiterinnenklasse. 1867 gibt Engels seine industrielle Tätigkeit auf und zieht mit seiner Geliebten nach London. Nicht ohne vorher eine jährliche Apanage von 350 Pfund für Marx in die Wege geleitet zu haben, wovon sich zu dieser Zeit in London ganz gut leben ließ. Zusammen in London trafen sich Marx und Engels täglich, um ihre gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Eine Weile vor den 10 Tagen der Oktoberrevolution erschütterten die 72 Tage der Pariser Kommune Europa, wenn nicht die Welt. Der letzte große Aufstand des 19. Jahrhunderts und die erste soziale Revolution des 20. Jahrhunderts mit ihren Barrikaden und den Pétroleuse schrieb eine große Seite in der Universalgeschichte der Unterdrückten. Der Klassenkampf kennt keine Gnade. Nach dem Sieg der Versailler, wie im Juni 1848, verdeutlicht die gnadenlose Repression die Grausamkeit der neuen herrschenden Klassen. Das war eine historische Lektion für die gesamte revolutionäre Bewegung. Diese Generalprobe der kommenden Revolution wurde im Krieg, in der Niederlage und im Verrat der Besitzenden geboren. Der deutsche Sieg verteilt die Karten in Europa neu und eröffnet eine neue Periode. Die Nationalgarde wählt ihr eigenes Zentralkomitee, das den Ausnahmezustand aufhebt und allgemeine Wahlen ausruft. Am 28. März 1871 wird die Kommune ausgerufen. In 2 Monaten wird unter anderem beschlossen: die Abschaffung der Sittenpolizei, die Trennung von Staat und Kirche, die Vergesellschaftung der Kirchengüter, Grundversorgung für geschiedene Frauen, Abschaffung der Guillotine. Doch haben die Kommunardinnen die Banque de France nicht angerührt, genauso wenig das Privateigentum. Marx schrieb seinem Freund Kugelmann, dass wenn die Kommune fällt, sie nur fällt, weil sie zu freundlich zu ihren Gegnerinnen war. Die Blutwoche findet mit 17.000 Erschießungen nach den Kämpfen statt. In Paris herrscht Ordnung, wie 50 Jahre später in Berlin. Eugène Potier nimmt ins Exil ein Lied mit, das eine weltweite Karriere vor sich hat, die Internationale. In Zeiten der Niederlage kommt es oft zu Spaltungen und offene Rechnungen werden beglichen. Nach der Niederschlagung der Kommune ist die Geschichte der Internationalen bis zur offiziellen Auflösung 1874 die Geschichte einer Liquidierung. Der Konflikt mit Bakunin und seinen Anhängerinnen ist nur der Ausdruck davon. Lange Zeit hegte Marx für diesen 48er, einer der wenigen, der nicht kapituliert hatte, große Achtung. Aber ab 1869 ärgern ihn die Fraktionierungen, die er der illegalen Tradition Bakunins zuschreibt. Bakunin wettert in der Schweiz gegen den Vorsitz der Internationale. Er publiziert einen von Nechayev inspirierten Katechismus, in dem sich die berühmten Formulierungen wiederfinden wie »Das Ziel rechtfertigt die Mittel, das Schlimmste ist das Beste«. Marx und Engels waren überzeugt, dass die Niederlage andauern wird und damit der Rückzug der Bewegung. Aber dass die Internationale weiter existieren wird, da sie ein Produkt der modernen Gesellschaft selbst darstellt. In der Zwischenzeit wird die theoretische Arbeit wieder prioritär. Achtens, eine Theorie wieder die wissenschaftliche Arbeitsteilung und den Ökonomismus. Auch wenn Marx kein blauer Engel der Ökologie war und häufig den produktivistischen Enthusiasmus seiner Zeit teilte, so saß er doch den Fortschrittsillusionen nicht auf. Er reagierte sensibel auf die mangelnde Übereinstimmung zwischen technischem und sozialem Fortschritt, die so lange fortbestehen wird, wie die Ambivalenz des Fortschritts von einer auf Ausbeutung beruhenden Produktionsweise bestimmt wird. Gerade in Bezug auf die Landwirtschaft erkannte er, dass jeder Fortschritt der kapitalistischen Landwirtschaft nicht nur ein Fortschritt in der Beraubung der Bäuerinnen darstellt, sondern auch darin, den Boden zu vergiften, dass jeder Fortschritt in der höheren Fruchtbarkeit der Böden ein Fortschritt in der Ruinierung der Quellen dieser Fruchtbarkeit bedeutet. In Russland wurde das Kapital mehr gelesen und diskutiert als irgendwo sonst auf der Welt. Das Kommunistische Manifest ist, manche mit der Hand abgeschrieben, weit verbreitet. Marx lernt Russisch, hat dort viele Kontakte. Er geht davon aus, dass Russland nicht Schritt für Schritt dem europäischen Modell folgen müsste. Nach 8 Jahren im Vorsitz der Internationalen zieht Marx sich 1871 aus der Leitung zurück, um sich der Fertigstellung des Kapital zu widmen. Doch schaffte er es nach 1878 kaum noch zu schreiben, auch wenn er oft davon spricht, den zweiten Band des Kapital fortzusetzen, zu dem er unzählige Notizen angefertigt hat. Jenny Marx stirbt 1881. Engels stellte fest, dass Marx an diesem Tag auch gestorben ist. Zwei Jahre später stirbt er tatsächlich, am 14. März 1883, kurz nachdem er vom Tod seiner Tochter Jenny erfahren hatte. Marx hinterließ ein unabgeschlossenes Werk. Die Zusammenführung seiner Berge von Notizen und Skizzen war eine Herkulesaufgabe, der sich Engels voll und ganz widmete. Engels arbeitete gegen die Zeit, da fast nur er Marx Schrift und vor allem die zahlreichen Abkürzungen entziffern konnte. 1885 ist der zweite Band des Kapital fertig. Die deutsche Ausgabe des dritten Bandes erschien schließlich erst 1894. Das Kommunistische Manifest war bereits 1906 das meistverlegte Buch der Welt nach der Bibel. Friedrich Engels stirbt am 5. August 1895, nachdem er die vorbereitenden Arbeiten zur Fertigstellung des Kapital weitgehend beendet und die Entstehung der Zweiten Internationale begleitet hatte. Nach all dem, was ihr jetzt gehört habt, wurde vielleicht klar, dass die Marxische Theorie auch keine positivistische Wissenschaft sein kann, weil sie der Fragmentierung und der Einseitigkeit der wissenschaftlichen Arbeitsteilung widersteht. Marx hat immer viel an Synthese und Interdisziplinarität gelegen. Dieser Ansatz erlaubte es, ihm nicht linear vorzugehen, sondern Tendenzen, bedingte Notwendigkeiten zu untersuchen und herauszuarbeiten. Marx wurde sowohl kritisiert, einen ökonomischen Determinismus zu vertreten, als auch sich der wissenschaftlichen Kausalität zu entziehen. Auch wenn an beiden etwas dran ist, treffen sie nicht das Wesentliche. Marx stützte sich auf die Naturwissenschaften als Modell für seine Kritik an der politischen Ökonomie. Von Spinoza, Leibniz und Hegel hatte er die Idee übernommen, dass sich die Idee von Wissenschaft nicht auf die einfache Summe der positivistischen Wissenschaften reduzieren lässt. Seine Kritik der politischen Ökonomie war eine Arbeit der Entmystifizierung und der Auflösung des Fetischs der Diskurse des Kapitals und eben eine Kritik und keine Affirmation. In den zwei ersten Bänden des Kapital zerreißt er den Schein, reißt die Maske herunter, entschleiert den Doppelcharakter der Ware und der Arbeit, durchdringt die Mysterien der Produktion, erläutert die Metamorphosen der Zirkulation. Im dritten Band schließlich greift er die Mystik des Kapitals direkt an. Marx' Streben bestand darin zu zeigen, dass das Kapital keine versteinerte Totalität darstellt, sondern ein lebendiges und sich bewegendes soziales Verhältnis. Ob es sich um den Wert, die Klassen oder das Kapital handelt, bei Marx finden sich keine bequemen und beruhigenden Definitionen. Deshalb fordert er eine dynamische Logik der Bestimmung ein. Zunächst ging es ihm darum, reale und unsichtbare Strukturen aufzudecken. Doch seit der Gründung der Zweiten Internationale verhängt die Arbeiterinnenbewegung eine mehrheitliche Orthodoxie. Parallel dazu wird die subversive Tragweite der Kritik durch den universitären Methodenstreit und den steigenden Einfluss einer Soziologie verdrängt, die sich den historischen Kompromissen von Bismarcks Deutschland angepasst hat. Viele Kritikerinnen stolpern über die verunsichernde Logik des Kapital, indem das Gesetz nicht die statistische Verallgemeinerung der sichtbaren Phänomene darstellt, sondern den unsichtbaren Zwang, der seine Schwankungen beherrscht. Zeitgenössischer ausgedrückt konnte dieses interne oder immanente Gesetz auch als strukturelles Gesetz betrachtet werden. Es gibt viele Versuche aus Marx' Theorien, eine normale Wissenschaft zu machen. wie es zum Beispiel Louis Althusser auf intelligente Weise unternommen hat. Doch Marx' Fokus lag auf den internen Widersprüchen und unterstreicht den grundlegend fundamental logischen Unterschied zwischen einer mechanischen, formalen und externen Kausalität und einem tendenziellen, immanenten und internen Gesetz in der Tradition der antithetischen Tendenzen Hegels. In einem offenen System, nicht vollständig bestimmt wie die politische Ökonomie, manifestieren sich die empirischen Regularien und die konstanten Korrelationen von Ereignissen als Tendenzen. Dabei geht es um ein dynamisches Verständnis von sozialen Beziehungen. Wer vorgibt, das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate auf eine Theorie des automatischen und imminenten Zusammenbruchs des Kapitalismus zu reduzieren, missversteht völlig Marx' Begriff der Tendenz und den Übergang des ökonomischen Gesetzes zur politischen Strategie. Die Kritik der politischen Ökonomie versetzte Marx in unbekannte Gegenden, wo sich die logischen Verhaltensweisen vom klassischen Modell entfernen. Ohne das Ideal der Kausalität zu überwinden, bricht sein Verständnis des Kapitals mit der Repräsentation eines homogenen Raumes und einer linearen Zeit. Wir sollten uns vor Augen halten, dass Marx' Theorie sich in diesem Wirbel einschreibt, am Übergang einer sich entfaltenden historischen Forschung und einer Naturwissenschaft im Wandel. Unter dem Zwang ihres Gegenstands, der politischen Ökonomie, machen die Aporien des Kapitals deutlich, wie Wissenschaft betrieben werden kann, aber auch ihre Grenzen. Denn für Marx ist die Ökonomie kein geschlossenes System, von der Politik getrennt, sondern eine Art geerbte Mechanik, die eine in die ungewissen Bestimmungen des Kampfes eingeschriebene Geschichte erzählt. Deshalb müssen wir die Frage stellen, wo Marx eigentlich noch deterministisch vorgeht. Die internen, immanenten und ökonomischen Gesetze des Kapitals sind historisch, unbeständig und modifizierbar. Das Kapital dreht sich um sich selbst, verbiegt und verdreht sich dabei. Das Verhältnis von Preisen und Wert, die Rolle des Geldes als Voraussetzung der Zirkulation, die Rolle des Marktes als Voraussetzung der abstrakten Arbeit sind genauso Anzeichen eines Übergangs. Das Kapital als Subjekt, der organische Tausch, die Selbstbestimmung des Werts erscheinen als Momente einer Totalität, deren streng immanente Dynamik kein Außen zulassen. Ebenso ist der durchschnittliche Profit des individuellen Kapitals nicht sofort durch die Mehrarbeit bestimmt, die in der Produktion verrichtet wird, sondern erst a posteriori, durch die Quantität der gesamten Mehrarbeit, durch das Gesamtkapital ausgepresst wird. Das individuelle Kapital erhält also einen Anteil des Gesamtkapitals. Marx' Gesamtwerk ist nicht homogen, genauso wenig wie seine Rezeption. Die bürokratische Konterrevolution in der UdSSR stellt einen Bruch in der Rezeptionsgeschichte dar. Marx verweigerte eigentlich die Idee eines homogenen Fortschritts, der sich in einem regelmäßigen Schritt im Sinne der Geschichte vorwärts bewegt. Er betont eher die ungleiche Entwicklung sowohl der materiellen Produktion und zum Beispiel der künstlerischen Produktion oder dem sozialen Fortschritt. Der Fortschritt wird bei Marx nicht generell abgeschrieben, aber in seiner Abstraktion und seinem Formalismus. Auch wenn er sich am herrschenden wissenschaftlichen und technischen Optimismus beteiligte, ist Marx weder ein reiner Visionär noch ein schlichtes Kind seiner Zeit gewesen. Die drei erwähnten Kritiken an der Marx-Rezeption, das heißt die Marxische Theorie als Geschichtsphilosophie, Klassensoziologie oder Wissenschaft, zu verstehen, können helfen, auf die aktuellen Fragen der Einseitigkeit des Zeitgeistes zu antworten, das Verhältnis von Klassenkampf und anderen Konflikten zu verstehen. Denn die Marxische Theorie ist keine Doktrin, eine kritische Theorie der sozialen Kämpfe und der Weltveränderung. Von Beginn an wohnt der Marxischen Theorie ein kritischer Geist inne, der versuchte, der Globalisierung des Kapitals auf die Spuren zu kommen. Der französische Philosoph Jacques Derrida schrieb, dass wir unsere Gegenwart mit oder gegen Marx denken können, aber keinesfalls ohne ihn. Jetzt komme ich zum letzten Teil, zum neunten Teil. Das sozialistische Projekt bzw. was heute mit Marx anfangen. Die Auflösung des Realsozialismus bildet eine Art Erlösung, eine Art Befreiung der marxischen Ideen vom Dogma und den Ismen, die sich fast ein Jahrhundert lang eingeschnürt hatten. Auf dem Höhepunkt des neoliberalen Angriffs titelte Newsweek: Marx ist tot. Niemand würde hervorheben, dass Kant, Spinoza oder Hegel tot sind. Dieser zweite angekündigte Tod beschwört eine mögliche Rückkehr des Gespenstes. Der zweite Tod von Marx erscheint als der Tod seines bürokratischen Doppelgängers, als Möglichkeit einer Wiederbelebung, als Einladung, ihn zu lesen und ihn wieder mit neuem Blick zu lesen und mit ihm in einen kritischen Dialog zu treten. Nicht um seinen Fälschungen eine ursprüngliche Authentizität entgegenzusetzen, sondern um die möglichen Marxe wieder aufleben zu lassen, gegen einen einzigen Marx vom Dogma ergriffen und in Bronze gegossen. Das Werk von Marx, angefangen beim Kapital, ist ein offenes Werk, das tief in den Geist einer Epoche eindringt, ein unabgeschlossenes Werk. Nicht, weil das Leben seines Autors kurz war, sondern weil es ein menschliches Leben war und weil der Gegenstand seiner Kritik selbst in immerwährender Bewegung ist. Dieser teuflische Gegenstand tritt ihm immer weiter an und zehrte an seinen physischen und intellektuellen Kräften. In einer infernalen Verfolgungsjagd auf der Suche nach multiplen Bestimmungen seiner konkreten Realität. Trotz der ständig geänderten Pläne durch den Autor war das Kapital nicht fertigzustellen, weil es eine theoretische und praktische Kritik eines dynamischen und unendlichen Spiels darstellt. Marx lässt die Waffe ohne Ende durch den einen Kampf schärfen, der nicht anders enden kann, als durch einen Umsturz dieser etablierten Ordnung, durch eine radikale Veränderung der Regeln, anders ausgedrückt durch eine Revolution. Wenn Marx heute akademisch rezipiert wird, dann in der Regel in ausgewählten Texten und dann als Philosoph oder Wirtschaftswissenschaftler, der in seinem Jahrhundert zu Hause war, überholt und unmodern ist, gerade mal gut genug für Archive und Museen. Kapitallektüren finden, wenn, dann in privaten Kreisen statt oder die Rosa-Luxemburg-Stiftung bietet das an, aber selten noch an der Uni, zumindest, was ich weiß. Sicherlich war ein hervorragender Denker seiner Zeit. Er dachte mit seiner Zeit, aber auch über seine Zeit hinaus und gegen seine Zeit. Deshalb war und ist er unzeitgemäß. Sein gnadenloser Kampf mit seinem unerbitterlichen Feind, der unpersönlichen Macht des Kapitals, schleudert ihn in unsere Gegenwart. Seine damalige Inaktualität macht seine zähe Aktualität von heute aus. Die Begegnung mit einem Marx, der von seinem Kult und seinen Fetischen befreit ist, ist umso nötiger, da ein wesentlicher Teil seines Werks, nichts weniger als die Pariser Manuskripte von 1844, die deutsche Ideologie, die Manuskripte von 57, 58, die Theorien über den Mehrwert, der zweite und dritte Band des Kapital, als posthum veröffentlicht worden. Seine Rezeption erstreckt sich über Jahrzehnte im Zuge der oft verspäteten und schlechten Übersetzungen. Das Erbe eines Werks, das auf die praktische Aktion abzielte, lässt sich nicht auf seinen Text reduzieren. Es besteht auch in der Geschichte seiner Interpretationen und Rezeptionen, die Untreuen eingeschlossen, die manchmal die beste Form sind, ihm treu zu bleiben. Wie Jacques Derrida schrieb, ist das Erbe kein Gut, kein Reichtum, den man erhält und zur Bank trägt. Ein Erbe ist eine aktive Bekräftigung, selektiv, das manchmal eher von den illegitimen Erbinnen reanimiert werden kann als von den legitimen. Es handelt sich jedenfalls weder um ein Erbe mit Eigentümerinnen noch um eine Gebrauchsanweisung, sondern ein Erbe auf der Suche nach Autorinnen. Vielen Dank für eure Geduld.